Ich habe nicht gesucht in der Zeit, überhaupt nicht. Und dachte auch, was soll's auch. Ich meine, ich weiß, dass ich nicht mehr so jung bin und ich habe keine Lust, mich mit irgendwas zu begnügen, um jemanden zu haben. Ich finde, die Ansprüche werden höher bei fallendem Marktwert. Also ich hätte früher sogar noch einiges durchgelassen, was ich heute nicht mehr tue. Und dann ist der mir begegnet, dieser junge Mann, und hat sich in mich verliebt. Ich erstmal nicht. Ich habe geflirtet, weil ich dachte, ach, flirten schadet ja nicht. Ne? Und dann hat es mich wirklich überrannt und ich fand es auch toll. Im Buch beginnt die Liebesaffäre mit einem Strafzettel. Regina kommt aus der Bank, sieht einen Polizisten, der neben ihrem Wagen steht und gerade einen Strafschein ausfüllt. Sie verwickelt ihn in ein Gespräch, flirtet. Regina zeigt sich einsichtsvoll, will zahlen, der junge Mann lehnt ab. Wenig später besucht er Regina zum Kaffee. Es funkt zwischen ihnen. Es dauert nicht lange, bis sie zusammen im Bett landen. Ich wurde begehrt wie noch nie in meinem Leben, auch das war toll. Der war sehr leidenschaftlich und dann habe ich auch gedacht, wieso eigentlich nicht? Und dann fing ich an zu recherchieren, ne, und bin ins Internet gegangen, was ich früher nicht hatte, und habe geguckt, was da so im Angebot ist. Und da habe ich gemerkt, dass die jungen Leute alle auf mich abfahren, also auf mein Foto. Gut, mit dem Alter habe ich ein bisschen gemogelt, aber nicht zu sehr, also mit dem Jahrgang. Aber wenn sie mich sahen, haben sie mich sowieso immer für jünger gehalten. Und die fuhren total auf mich ab. Und da wurde ich neugierig, habe mich jetzt nicht mit allen eingelassen. Also ich hatte dann zwei Liebhaber in der Zeit. Aber vor allen Dingen, als ich mich von ihm getrennt hatte. Nach einem Vierteljahr habe ich ja gedacht, das geht nicht mehr. Und hatte Liebeskummer auch so heftig wie mit 17, weil ich einfach auch dachte, wir passen ja nicht zusammen, auch sein Beruf. Und war ein bisschen hochnäsig, ne? Also philosophieren kann er nicht besonders gut. Und dachte, das habe ich doch nicht nötig, dann Feindbild von früher. Früher hießen Polizisten in Heller-Schwerlers-Kreisen Bullen. Und nun liegt sie, die Alt-68erin, die Linke und Frauenbewegte, plötzlich mit dem Feind im Bett und ist auch noch verliebt. Polizisten haben es nicht leicht, erzählt sie im Buch. Sie müssen neben einem nervenaufreibenden Schichtdienst mit breiter gesellschaftlicher Ablehnung klarkommen. Bei ihren Recherchen fand Hella Schwerler heraus, dass keine andere Berufsgruppe so viele Ehescheidungen und Selbstmorde in den eigenen Reihen zu beklagen hat. Aber wichtiger als mehr Verständnis für die Polizei zu erwecken, ist ihr, anderen Frauen zu zeigen, dass mit 50 keineswegs Schluss in Liebesdingen sein muss. Ich finde es ein gesellschaftliches Tabu, wenn Frauen älter werden und sagen, ich möchte auch Sex haben, ich möchte Erotik haben, möchte Gefühle haben und ohne eventuell den zu heiraten oder mit dem zusammenzuziehen. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, mit jemandem in einer Wohnung zu leben. Ich glaube, da würde die Erotik sehr schnell den Bach runtergehen, wenn es darum geht, wer einkauft oder so. Also diesen Alltag, den viele sich vielleicht wünschen, den Alltag finde ich völlig abtörend, was die Erotik angeht, ne? So eine Paargeschichte mit einem einzigen, also da würde ich eher sagen, habe ich Probleme. Und dann wird man verurteilt, das ist immer noch so. Dann geht man leicht in die Schlampenrichtung. Ne? Und das muss man dann sich auch sagen, ist mir wurscht, besser eine Schlampe als eine Heilige. Frau muss sich trauen und dazu stehen, was sie wirklich will. Dann bekommt sie es auch, sagt Hella Schwerler. Und sie empfiehlt, nach Jüngeren Ausschau zu halten. Mit Gleichaltrigen hat sie keine gute Erfahrung gemacht. Es gibt Ausnahmen, aber die finden mich meist nicht mehr erotisch. Und zwar nicht, weil sie mich als Person, sondern allein vom Alter her denken die, dass die Frauen keine Lust haben. Und es ist ja eine irrige Meinung. Frauen sind orgasmusfähig bis ins hohe Alter und Männer nicht. Mit 20 sind sie ganz fit und dann fängt so an, bitte 40 zu bröckeln und immer mehr, seltener. Es gab dann auch die im passenden Alter zu mir, die früher ganz tolle Hechte waren und sagen, weißt du, jetzt interessiert mich's nicht mehr, aber wir können jetzt ja uns nur noch unterhalten. Die wollten dann so die Bank mit mir in der Abendsonne sitzen, habe ich gesagt, ich nicht. Ein Lächeln liegt Hella Schwerler auf den Lippen, während sie erzählt. Sie genießt es, sich begehrenswert zu fühlen und andere an ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen. Ihr rotbraunes Haar lässt sie offen auf die Schultern fallen, ihre Kleidung ist bunt und jugendlich und sie zeigt ihre schlanke Figur. Für ihr Buch hat sie sich zur Recherche in einen Zwingerclub gewagt und sich dort gut amüsiert. Ohne Sex allerdings. Das gibt so ganz bürgerliche, die dann, also wo man nicht ahnt, dass der CSU-Kreisrat von sowieso mit seiner Frau Dreier und Vierer sucht oder sowas, ne? Oder eine Sparkassen-Filialleiterin. Da habe ich mich auch getroffen mit denen, also im Lokal, und dachte immer, wenn der Kellner kommt und der gerade wieder irgend sowas sagt, da habe ich gemerkt, wie gerade so die Bürger ganz viel Dinge machen, die wir gar nicht im Traum dran denken würden. Oder was weiß ich, sich ganz mit Gummi bekleiden, ganz erotisiert wird, wenn sie Gummihandschuhe anhaben und so. Aber ich sage mir, ich verurteile es nicht, wenn die das beide gut finden, finde ich alles okay. So offen und unverkrampft Hella Schwerler über Sex und Intimes spricht, so verschwiegen ist sie, wenn es um ihr eigenes Alter geht. Bei Männern ist es wirklich ein Abturner. Also wenn die ein bestimmtes Alter hören, drehen die ab. Und da habe ich gesagt, dann sage ich das nicht mehr, sondern sage immer, ab 50 habe ich rückwärts gezählt, ich habe keine Ahnung mehr. Weil man einfach, wenn man das Geburtsjahr sagt, egal ob man wirklich sehr viel jünger aussieht oder vitaler ist, sofort beurteilt wird. Also da, man merkt schon am anderen, ob das Männer oder Frauen sind, aha, das hätte ich jetzt nicht gedacht, also schon auch nett, aber wie lange dauert es noch?